Muslim. Ja. Und ich greife keineswegs den Islam an. Aber ich greife auch nicht den Islam an. Ja, ich sage nur, das ist also kein, das kein Missverständnis aufkommt. Ja. Aber was wichtig ist, Mohammed ist nicht der Begründer des Islam. Er ist der Begründer eines barbarischen Islam. Für mich als zivilisierter Muslim eine ungeheure Bedrohung. Und ich vertrete hier auch hunderte von Millionen Muslimen, die nicht auf Mohammed hören. Wenn Sie zum Beispiel an die Aleviten denken, die bei uns sind. Für die ist Mohammed keine Leitfigur. Und in jeder Moschee wird allerdings Mohammed verehrt. Ich habe hier aus meiner Moschee eine Broschüre dabei, in der Mohammed dargestellt ist, wie er ganz befriedigt in eine Grube schaut, in der die Leichen von Juden liegen. Also haben Sie überhaupt sich ein Bild verschafft, wer ist Mohammed? Ja, das müssen Sie mir erklären, warum diese Differenzierung zwischen unterschiedlichen Anhängerschaften zu Mohammed oder auch Gegnerschaften zu Mohammed, warum das jetzt wichtig ist für dieses Thema hier. Warum muss ich das jetzt differenzieren? Entschuldigen Sie noch, ich sage doch, der Westen hat doch jetzt, das habe ich doch nicht versucht sagen zu wollen, der Westen hier, auch die anfänglichen Zitate, die haben doch keine Gegnerschaft zu Mohammed. Das wird ja auch immer wieder gesagt, die Religion, die respektieren wir selbstverständlich. Das heißt ja, es ist eine der großen Weltreligionen. Als solche gilt sie ja. Das geht ja umgekehrt. Es wird aus der Empörung der dortigen Muslime, so habe ich versucht zu argumentieren, wird insofern ein Schuh daraus oder wird eine Waffe daraus, indem man sagt, die, die sich so aufführen, die stellen eine Gefahr für uns dar. Die wollen uns unsere Werte wegnehmen. Habe ich zwischendurch gefragt, wie sollen die denn das können? Wie geht denn das überhaupt, dass man Werte wegnimmt? Die hält doch einen Menschen für immer und ewig in seiner Seele fest. Die kann man ihm doch nicht wegnehmen. Man kann hingehen und man kann mit Waffengewalt oder was weiß ich, mit Waffengewalt, kann man ihn so sehr bedrohen, dass er das, die Ausübung seines Glaubens und so weiter nicht mehr machen kann. Und dann wollte ich den zweiten Schritt sagen, es ist doch geradezu lächerlich zu behaupten, diese Art von unser festgefügter Wertekanon, der umschreibt, umwölbt, zusammenhält, drückt mich jetzt in lauter ideologischen Formeln aus, was hierzulande die wirkliche sachliche Verfassung der Gesellschaft ist, also Marktwirtschaft und Demokratie. Zu behaupten, die empörten muslimischen Massen, um jetzt auf dich wiederzukommen, die Fensterscheiben in Botschaften einwerfen, könnten allen Ernstes eine Gefahr für den Westen, nenne ich es jetzt wertemäßig oder nenne ich es sachlich, ökonomisch, strategisch und so weiter, könnten eine Gefahr darstellen. Wie kann man auf die Idee überhaupt kommen? Doch nur, wenn man umgekehrt darauf projizieren will, die zu einer Gefahr zu ernennen, die man bekämpfen will. Jetzt habe ich nur meine Ausführung gemacht. Jetzt frage ich Sie nochmal, warum ist es denn jetzt wichtig? Ich will doch über das Feindbild sprechen, denn dass der Westen über diese ganze Gegend ziemlich pauschal, das heißt ziemlich total pauschal wirft, wieso soll es denn da wichtig sein, es zu unterscheiden, ob sie den Mohammed jetzt falsch oder richtig karikiert haben oder ob es im muslimischen Lager selbst, wie sagt man das, Schismen und so weiter gibt, die sich völlig unterschiedlich zu den Propheten stellen. Das spielt doch an für sich für das Thema hier nicht die geringste Rolle. Ich denke, dass es eine Riesenrolle spielt. Es sind nicht alle deutschen Hitler-Anhänger, aber die Hitler-Anhänger sind Deutsche. Und es sind nicht alle Muslime Mohammed-Anhänger, aber die Mohammed-Anhänger sind Muslime. Das ist die Parallelität. Und ich denke, ich kann unsere Werte, die ich hier schätze als zivilisierter Muslim, sehr wohl in Gefahr sehen. Denn wenn ich erlebe, dass in allen Moscheen, ich bin Mitglied der anonymen Moscheenwirtschaft, uns gefordert wird, Deutschland muss ein vom Islam geprägtes Land werden, nach dem Vorbild des Stadtstaats von Medina. Und ich weiß, was da los war. Oder wenn ich erlebe, dass in den öffentlichen Schulen hier in Bayern Atatürk-Bilder hängen, eines Vertreters eines intoleranten Islam, und dass hier ganze Klassen im Chor brüllen, mein Ziel ist es, meinem Land, meinem Leib, meinem Land zum Geschenk zu machen. Dulce et decorum pro patria mori. Sie wissen, wovon ich spreche. Da sehe ich schon unsere Werte hier in Gefahr. Und was Sie jetzt sagen, der militärisch-industrielle Komplex in Amerika, der ist natürlich glücklich über die Mohammedaner, aber der war auch glücklich über die Faschisten und über die Bolschewiken. Also was die Kritik, die Sie anbringen, am Westen jetzt mal ganz isoliert betrachtet, die teile ich vollkommen. Aber ich bitte Sie auch, differenziert zu sehen, der mohammedanische Islam, das ist eine fürchterliche Gehirnfest, die seit 1400 Jahren hier terrorisieren wird. Aber das ist nicht der Islam. Den Islam gibt es laut Koran schon lange vor Mohammed bösartiger und gutartiger Form. Und wenn wir da nicht differenzieren, dann arbeiten wir hier Leuten in die Hände, die, mit denen sie, glaube ich, gar nicht sympathisieren wollen. Der mohammedanische Islam ist ein Geschenk für den militärisch-industriellen Komplex des Westens. Müssen jetzt Teile zerlegen. Also das Letzte mit dem Sympathisieren, das können wir ja gleich zurückweisen. Kommen wir ja später noch drauf, aber das kann ich auch gleich sagen. Die Kunst, ich sympathisiere grundsätzlich mit niemandem, der an ein göttliches Wesen glaubt. Weil das halte ich für absoluten Blödsinn. Da könnten wir uns darüber streiten. Ich will aber dann umgekehrt darüber nicht groß drauf rumhacken. Ich wollte nur sagen, sympathisieren kann ich nicht damit, wenn jemand sagt, sein ganzes Leben sei nicht nur abhängig und bestimmt, sondern er selbst legt seinen Willen da rein, sich in dieses göttliche Wesen hineinzudenken, an dessen Existenz zu glauben und mehr als Argument nicht aufbringen zu können, als eben, ich glaube daran. Und man kann mir meinen Glauben nicht wegnehmen. Ja gut, sage ich, das ist klar, den Glauben kann ich dir nicht wegnehmen. Aber man kann keineswegs von mir verlangen, dass ich dafür irgendeinen Respekt empfinde. Ich halte es einfach für eine Geistesverirrung. Das zur Abteilung sympathisieren. Dass jetzt solche Leute, sie sagen, das ist jetzt ein falscher, fehlgeleiteter Islam. Nein, der Abu Mohammed, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ein barbarischer Islam. Ja, aber die gleiche Geschichte gibt es im Christentum auch. Das Christentum hat leider auch eine ziemlich barbarische Vergangenheit. Ich glaube, das bringt uns wirklich nicht weiter. Ja, ich lehne das Christentum auch deshalb ab, aber Jesus war kein Barbar, auch wenn er nur ein Mythos war. Ja, wissen Sie, das will ich jetzt gar nicht so wichtig, halten. Na klar ist das, das ist Wohlfall zu haben, zu sagen, wenn man von Fundamentalismus spricht. Ich bin Fundamentalist. Ja, wenn man von, dann ist leicht zu sagen, die Christen sind genauso Fundamentalisten. Ich werde später mal was sagen, inwiefern man ihnen diesen Fundamentalismus ein wenig abgewöhnt hat. Inwiefern die sich in Anführungszeichen. Man hat den Kirchen die Zähne ausgeschlagen. Oder? Bitte? Man hat den Kirchen die Zähne ausgeschlagen. Na, hoffen wir es mal. Ja, beide Amtskirchen solidarisieren sich mit den Mohammedanern, das ist Kraft. Beide, die Islambeauftragten beider Amtskirchen fordern Respekt für Mohammed. Mich ekelt davor. Warum tun die das? Weil sie sich darin Verbündete erhoffen gegen eine weitere Laizisierung unserer Gesellschaft. Wir kennen die Brüder ganz genau. Warum sagen sie weitere Laizisierung unserer Gesellschaft? So argumentieren sie. Ich verstehe schon Ihre Skepsis, die Sie damit ausdrücken, die teile ich auch. Aber so argumentieren Sie. Ja? Man soll sich fürchten vor dem Aggressiv. Der eigentliche Feind ist der aggressive Laizismus. Solche Worte hören Sie in den Kirchlingen. Jetzt sagen Sie jetzt, mit den zwei Amtskirchen meinen Sie evangelisch und katholisch. Ja, ne? Ja. Solidarisieren sich jetzt mit den Angegriffenen, mit den Mohammedanern. Und ich fliege in solchen Veranstaltungen als zivilisierter Muslim raus. Mir wird die Tür geschlossen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das hat mich anfangs auch verwirrt. Aber ich möchte die Diskussion jetzt hier nicht an mich reißen. Ich will Sie auch keinesfalls jetzt hier irgendwie abwürgen. Ich muss nochmal zu meiner Anfangsfrage zurückkommen. Die Tatsache, dass es im islamischen Glauben vielerlei Glaubensrichtungen gibt, die sich auch spinnefeind sind, das ist ja nun wirklich gar nichts Besonderes. Es gibt ja hier zum Beispiel auch zwei Glaubensrichtungen, die evangelische und katholische, die sind sich auch spinnefeind. Und darunter her gibt es noch mindestens 48.000 weitere. Und jeder hat an der anderen was auszusetzen. Aber einig sind sich alle in dem einen, es gibt ein höheres Wesen, an das man glauben muss. Oder besser muss ich sagen, an das man unbedingt glauben will. Und das gibt einem überhaupt so etwas wie die innere Sicherheit und Festigkeit und den Sinn halt, warum man in diesem Leben mitmacht. Dahinter tritt eigentlich zurück, wie man das nun genau machen muss, wie der genau beschaffen sein soll, der jeweilige Prophet, oder was, an welches besonderes Ritual man sich halten soll und so weiter. Erstmal habe ich schon vorhin gesagt, das halte ich grundsätzlich für einen Fehler, sich sein Leben so einzurichten, dass man sagt, es ist bestimmt und geleitet und von mir aus auch wiederum gefordert, mich dem zu unterwerfen, bestimmt und geleitet von einer höheren Gewalt, die es nur deswegen gibt, weil ich überhaupt glaube, dass sie gibt. Und dann ist mir eigentlich egal, wie die Leute, die sich dieses merkwürdige Gedankentum antun, dann unterschiedlich verfahren, welche jeweiligen Spezialitäten sie entwickeln. Andersherum, wenn ich sage, der Westen geht jetzt mit einem Generalverdacht auf den Islam los, dann nehmen wir doch einfach mal zur Kenntnis, der differenziert nicht zwischen, was gibt es dort für Glaubensrichtungen. Auf der einen Seite sagt er, ja, die islamische Religion ist eine Weltreligion. Die haben wir auf jeden Fall zu respektieren, denn das Glauben an ein Höchstes ist immer eine feine Sache. Nur sagen Sie, inwiefern dieser Glaube sich dort eine weltliche Macht anmaßt, das ist doch das Gefährliche. Wollte ich jetzt eigentlich langsam darauf zukommen. Wenn Sie sagen, die evangelische und die katholische Kirche unterstützen den auch, den angegriffenen Islam, dann werden die auch nicht groß drauf gucken, welche unterschiedlichen Richtungen es dort gibt, sondern sie sagen, dieses, dass man an ein höheres Wesen glaubt, teilen wir mit unseren muslimischen Brüdern und das muss auf jeden Fall die Gemeinsamkeit sein, die wir gegenüber der weltlichen Herrschaft behaupten. Wobei sehr die Frage ist, was ist das für eine Art von Behauptung? Ist das ein Gegensatz zur weltlichen Herrschaft? Ist die evangelische und katholische Kirche, das haben Sie so angedeutet, wenn Sie sagt, die waren vor einer weiteren Laizisierung, sind die jetzt tatsächlich Gegner der demokratischen Herrschaft, des demokratischen Staates und wollen letztendlich den doch wieder unterwandern und korrumpieren? Behaupten Sie das von denen? Also mein Verdacht geht schon in die Richtung. Der demokratische Rechtsstaat, die Zivilgesellschaft ist ihnen aufgezwungen worden. Das kann man historisch begründen, denke ich. Und sie erhoffen sich jetzt von den Mohammedanern eben Unterstützung. Und sie sprechen uns zivilisierten Muslimen wie mir das Muslimsein ab. So weit gehen sie. Und dann bin ich aus der Sicht der Mohammedaner ein todeswürdiger Apostat. Das habe ich in meiner Moschee in der Planegger-Straße erlebt. Ja, aber weil sie sich halt in einer Welt umtreiben und die auch noch ganz komisch verteidigen, wo sowas offenbar unterwegs ist. Da können Sie ja mal fragen, aufgeklärter Muslim oder nicht, vielleicht liegt es am Prinzip. Sie kritisieren das nämlich falsch. Also Sie verteidigen praktisch den anständigen Islam ausgerechnet damit, dass Sie sagen, die Karikaturen haben recht. Ausgerechnet damit zu sagen, ja, ja, das gibt's und das trifft bloß gar nicht für die zu, sondern eigentlich heimlich, jetzt sind sie dabei heimlich auch noch für den Ratzinger und für die Evangelien, die sind im Grund alle gewalttätig gegen Werte, die sich im Grund geschützt gehören. Will ich dazu mal was sagen, vielleicht hilft das ja was, weil sie sich über so etwas wie einen Dogmatismus des Glaubens im Namen eines besseren Glaubens beschweren. Also ich halte diese ganze Karikaturenkritik, und das ist ja eine, wenn man den Mohammed mit einer Bombe darstellt, und Sie sagen, so ungefähr sind die auch, also meinen Sie das, oder vielleicht trifft Sie das ja auch. Ich halte das für grundverkehrt, und zwar erstens, es ist eine Auffassung, jetzt in diesen Karikaturen, wurscht, wie Sie es jetzt verallgemeinern, die sagt, das ist diese Religion. Die fragt sich also gar nicht nach dem Gehalt, nach dem, wenn man so will, Zusammenhang mit religiösem Denken, das da und den Bezug zur Gewalt. Dem behaupten Sie übrigens auch nur, Sie sagen auch nur, die sind so. Das liegt in deren Dogmatismus, Sie erklären gar nicht warum. So, jetzt will ich mal was sagen, warum, welche Stellung Glauben zur Gewalt eigentlich hat. Da kommt nämlich ein bisschen was anderes und mehr raus, als wie Sie das, gut, kommt vielleicht am Ende raus. Also jeder Glaube hat irgendwie ein höheres Wesen zu seinem Inhalt, dem man unterworfen ist und hat von daher einen Ausschließlichkeitsstandpunkt. Das hat einfach jede Religion und wenn sie das relativiert und sich zu anderen Religionen anerkennt, stellt, dann ist das immer ein eigentümlicher Widerspruch im Glauben selber, mit dem die selber zu kämpfen haben. wie stellt sich der Papst dazu, dass eine andere Religion einen anderen Gott behauptet, auch den Absolutheitsanspruch und so weiter. Und dann werden die mit ihrem ganzen Absolutheitsanspruch diplomatisch, um den zu verteidigen. So, was ist dieser Ausschließliche? Der ist wurscht, ob man jetzt Bilder sich von dem macht oder Bilder verbietet. Der ist die Instanz, die hat ideell eine totale Verfügung über den Menschen. Und da werde ich sagen, da ist, wenn überhaupt, der erste Zusammenhang zur Gewalt. Nämlich, so ein Gott, der verlangt absolute Verehrung, das ist theoretisch die Stellung zu dem. Der verlangt eigentlich begründungslosen Gehorsam, pur aus dem Standpunkt raus, das ist das höhere Wesen, das ist allwissend, das ist allmächtig und so weiter. Und das ist praktisch das Gegenbild zu dem, wie sich damit der Mensch selber im Verhältnis zu dieser Instanz definiert. Also heißt es, dem hat man sich zu unterwerfen, um was sagt einem der Herrgott, dass man sich in seinen Umständen irgendwie zurechtzufinden und einzufinden hat. Wenn die Religion als erstes was predigt, dann ist es nicht, man soll gewalttätig sein, sondern man soll unterwürfig sein. Der erste und zentrale Gedanke jeder Religion ist doch, unterwerf dich deinem Gott und damit und find dich in den Verhältnissen, in die du gestellt bist, zurecht. Die andere Seite davon ist, wenn man das macht, dann ist man aber auch ausgezeichnet und dann hat diese Religion mit ihren ganzen Schäfchen einen Anspruch auf Gültigkeit, auf Absolutheitsanspruch. Das ist die andere Seite, dann wird sie ideell gewalttätig gegen andere, gegen Heiden und so weiter. Und dort, wo sie wirklich Macht hat und Macht beansprucht, da wird sie dann auch praktisch gewalttätig. Also die alten Missionars-Unwesen, das waren halt Gewalttaten. Aber das ist die... Ja. Ich bin gleich fertig, also dann können Sie was sagen. Also, wenn jetzt Karikaturen daherkommen und sagen, diese Religion, die ist überhaupt Gewalt und gewalttätig gegen, was weiß ich, gegen andere, gegen zivile Werte, gegen, dann ist es gerade nicht der Vorwurf gegen den Untertanengeist der Religion, sondern pur nur gegen die andere Seite davon, den Absolutheitsanspruch, der jetzt in Gewalt übersetzt wird, übrigens in dem Falle, immer Gewalt gegen uns, gegen unsere Werte, gegen unsere Prinzipien. Und da muss ich Ihnen auch sagen, Sie ergreifen eigentlich für die eine Seite des Glaubens, dass friedlich-schiedliche sich schicken in sein Schicksal, dass sich unterwerfen unter die Verhältnisse. Das spielen Sie jetzt gegen die andere Seite den Dogmatismus aus und sagen aber, der selbstgewählte Glaube, der zivile Glaube, der wäre dann in Ordnung. Und da will ich sagen, da trennen Sie eine Seite des Glaubens von der anderen, werfen der einen furchtbar Gewalt vor und ergreifen Partei jetzt halt für die Seite des, sage ich mal so, vom Christenstandpunkt her, des braven Christenmenschen, der sich in seinen Verhältnissen anständig aufgehoben weiß. So, und da will ich sagen, das ist eine eigentümliche Trennung, die Sie machen. Und von daher kommen Sie dann ausgerechnet dahin zu sagen, ja, diese Karikaturen haben schon völlig recht, bloß Unrecht haben Sie, das ist nur gegen den gewalttätigen Islam wenden und gar nicht auch gegen die Christlichen. Und dann kommen Sie zu einer Verschwörung vom Ratzinger mit denen, die da halt ja einfach gar nichts davon. Dass die jetzt Deutschland oder die westliche Welt wieder wirklich geistlich unterwerfen wollen. Das ist halt ein Bild, das haben Sie nur aus Ihrer glaubensinternen Auseinandersetzung, die Sie offenbar führen, weil Sie sich offenbar gar nicht mehr daneben stellen können und sich vorstellen können, dass Sie in der Welt, auch in der geistlichen und geistigen Welt, in der des organisierten staatlichen Gehorsams, noch was anderes unterwegs ist als der Kampf von Christentum oder Religionen kontra irgendeine Form des zivilen Gehorsams. Und da haben die Kirchen sich, also gerade hier auch die Kirchen, sich längst anders und berechnend zum Meinungspluralismus gestellt, in dem sie eingeordnet sind und fahren ja auch nicht schlecht damit. Ja. Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich als zivilisierter Muslim hier reden darf. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen auf diese Aber was, möchten Sie sich nicht bei uns bedanken, das ist selbstverständlich. Ja, ja, das ist aber für mich aufgrund meiner Erfahrung nicht so selbstverständlich. In der falschen Welt. Da gibt es aber auch eine Bitte daran, dass wir uns nicht persönlich angreifen. Ich bin zwar Muslim, aber ich habe gegenüber jedem Atheisten oder Agnostiker Respekt. Da unterscheide ich mich von Mohammedanern schon mal grundsätzlich. Und wenn Sie die Kritik, die Sie hier angebracht haben, ist meiner Meinung nach angebracht gegenüber den Ausschließlichkeits-, Verachtungs- und Drohreligionen, so nenne ich sie. Aber nicht alle Islame sind so. Das, diese Unterscheidung sollten wir treffen. Und wir müssen hier doch zur Kenntnis nehmen, dass vor allen Dingen die CSU zum Beispiel hier den Terrorislam in den öffentlichen Schulen Tür und Tor öffnet. Und weil sie sagten, unsere Werte können von diesen Leuten nicht angegriffen werden, wenn wir Faschisten oder Bolschewisten in unsere Schulen reinlassen, dann werden die auch unsere Werte angreifen. Und was ich immer zu hören bekomme in meiner Moschee, da wird jetzt gerade zum Beispiel dieses Idealbild des Talat Pascha, des großen Vorbildes von Adolf Hitler, Talat Pascha ist der Mann, der den großen Völkermord 1915, 16 in Kleinasien zu verantworten hat, wird dieses Bild jetzt gerade aufgebaut. Und er wird verehrt, da tut sich etwas. Und wenn Sie eben junge Menschen haben, die Sie 20 Jahre lang habe ich nur Muslime unterrichtet, und wenn ich mich mit denen treffe, und die sind alle gleichermaßen Verehrer Mohammeds, Atatürks, Hitlers und Osama bin Ladens, und mein Kampf auf Türkisch ist ihre Lieblingslektüre, da kann einem schon Angst und Bange werden. War nicht bestritten, dass einem da Angst und Bange werden kann, sondern ich habe versucht, Sie sagen, das ist auch kein Wunder, und wollte eigentlich sagen, dagegen das Bild eines zivilen Glaubens zu stellen, um zu sagen, der geht doch dann in Ordnung, dann wollte ich sagen, da setzen Sie eine Seite des Glaubens gegen die andere, nämlich das, was Sie dogmatischen oder gewalttätigen Glauben stellen, da setzen Sie genau das Umgekehrte, dieses, ja, man kann doch mit seinen Glaubenswerten sich zur Welt positiv stellen und hat seinen ganzen Wertekanon und mit dem bezieht man sich positiv auf alle anderen in der Welt und das wäre in Ordnung. Und dagegen wollte ich sagen, na, das ist im Glauben durchaus mit drin enthalten, als der Zivile, der das Untertanenmäßige an jedem Glauben. Dass sie das sagen und das zeichnet einen aus und dann hat man seine Werte, macht ja die Sache gar nicht besser. Und dass sie es von der anderen Seite trennen, naja, da will ich sagen, das macht es insofern anders, als sie sagen, der Gewalt gegen andere schwören sie ab. Aber wie gesagt, das ist nur die eine Seite des gläubigen Dogmatismus und die andere Seite ist die, die sie deswegen gar nicht für dogmatisch halten. Weil es als ihren eigenen Willen, als ihre eigene Überzeugung zum Besten geht. Es ist ja beim Dogmatismus anderer Art. Nämlich der, ich, ja, die Welt ist eine Werte, eine Gerechtigkeitsfrage, eine der eben nicht der stämmigen Interessen und Gegensätze, sondern der sich mit denen zivilisiert, anständig abfinden, ist gleich reinfinden und unterordnen. Also, wie gesagt, und ansonsten, ich glaube, dass Sie sich hier bedanken, das liegt nur daran, dass Sie sich einfach eben in einer Auseinandersetzung in Welten rumtreiben, wo Sie offenbar nur mit solchen Dogmatikern zu tun kriegen und Sie nicht mal wundern, dass das vielleicht ein Kennzeichen des Glaubens ist, sondern immer sagen, das ist der falsche Glaube. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Sagen Sie, von, da haben Sie jetzt die Leute, die denken an diesen Pascha, an Adolf Hitler, Osama bin Laden und wen noch alles? Mohammed, ah, ja. Hitler, Osama bin Laden. Ja, wie kriegt die Gestalten, die also das vorbildlich betrachten, jeder ein unbedingter Gewaltpolitiker. Wenn Sie in die Moscheen hier reingehen, dann geht da die Reihenfolge, also bei einer Moschee in der Danecker Straße, es geht los mit Mohammed, Abu Bakr, Omar, Uthman Ali, die Bilder hängen sogar in der Moschee. Ja. Also das ist eine Wirklichkeit, die ich Ihnen hier berichte, die Sie nicht so wahrnehmen. Aber für mich ist es eben auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ist es eben eine sehr bedrückende Wirklichkeit. Und ich lebe mit einem Fuß in der Türkei. Ja. Und ich weiß, was da los ist. Null Religionsfreiheit. Und eine Welt ohne Religion wird ja, aber jetzt muss ich nochmal sagen, jetzt warnen Sie Jetzt warnen Sie eben ganz schrecklich vor der Gefahr, die hier agitierende, fanatische Muslime aller Art ausüben. Das mag ja sein, dass die selbstverständlich, was soll man denn sonst von Kirchenleuten erwarten, dass die auf die Köpfe der Leute losgehen und sie versuchen, für ihren Glauben zu gewinnen. Und sie sind ja offensichtlich ziemlich erfolgreich. Es ist immer noch die Vorstellung, dass es ein höheres Wesen gibt, das unsere Geschicke leitet, dem man sich unterwerfen muss, wo man ein Untertan in der abstraktesten Art und Weise überhaupt ist, nämlich einem höheren Wesen, das von einem selbst nicht beeinflusst werden kann, dem man unterworfen ist, dem man den Dienst und den Gehorsam schuldet, dass diese Vorstellung offensichtlich weltweit immer noch weit sehr attraktiv ist. Das spricht nicht für die Rationalität dieser Gesellschaft, dass sie immer noch das nötig hat, dass die Leute sich mit dieser Selbstbestimmung, mit der Zurechtlegung ihres Lebens, wovon es denn letztlich abhinge, nicht nur zufrieden geben, sondern geradezu auch noch hineinsteigern mit aller Emotionalität. Das spricht gar nicht gegen die Rationalität dieser Gesellschaft, dass sie erstens das denen immer noch nahelegt, sich das so zu erklären, und das ist der zweite Punkt, dass dies nun auch durchaus im staatlichen, unter staatlicher Duldung, wenn nicht gar Interesse steht. Ja, der Staat kann es offensichtlich gut leiden. Ich wollte auch, dass ich diesen ganzen Punkt erst später unter dem Kapitel Meinungsfreiheit bringen, aber jetzt sind wir halt schon mal dabei. Der Staat kann das gut leiten, dass Leute sich mit einer solchen Moral versehen und so durch die Welt laufen. Das ist offensichtlich eine, sage ich mal etwas ironisch, eine demokratische Tugend, die geschätzt wird. Es ist nicht so billig zu nehmen, wie der Spruch, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Obwohl das glaubt, das steht in der Bibel, oder hat es nur der Martin Luther gesagt, ich weiß nicht. Jesus sogar. Ja. Da bin ich völlig mit Ihnen einverstanden. Ich erkläre mir das mit dieser Kategorie Identifikation mit dem Aggressor. Wie soll denn jetzt das schon wieder? Nein. Das ist, weil man in Umständen sich befindet, die offensichtlich sehr drückend und bedrückend sind. Und weil man dann, einen Gedankenfehler macht und sich nicht erklärt, was sind denn das eigentlich für Interessen, unter denen ich zu leiden habe, denen gegenüber ich schwach und hilflos bin? Was hätte ich zu tun, um denjenigen, die mir schaden, das Handwerk zu legen? Sondern dass es dort eine sehr allgemeine Ausflucht gibt, die heißt, dann wird das wohl seinen guten Sinn in Anführungszeichen darin geben, dass es eine Macht in die Welt, über der Welt gibt, die das so verfügt hat und mir bleibt gar nichts anderes übrig. Das ist der eine Abteilung, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Aber andererseits habe ich darin dann aber auch meinen Trost, mich unter diese höhere Macht, die das für mich so festgelegt hat, zu fügen. Eine Belohnung gibt es ja, nämlich dann im Jenseits. Der wahre Wille des Gläubigen richtet sich ja dann über das irdische Yamatal hinaus, das er halt nur durchläuft. Ich glaube, das ist im Islam nicht viel anders. Dass er halt nur durchläuft und dann seine wahre Bestimmung als Individuum, also seine seelisch wertende, werthaftige, geistige, spirituelle Bestimmung erst dann findet, wenn es ihn nicht mehr gibt. Das ist der Witz doch in der Religion. Und damit hat man allerdings einen Trost der potenzierten Art, nämlich dass man sich in dieser Gesellschaft, in dieser Welt eigentlich nicht nur unterordnet und einfindet, sondern auch eigentlich mit einer eingebauten Realitätsverweigerung herumläuft, nämlich einfach nicht mehr zur Kenntnis nehmen will, was es denn nun wirklich ist, was mir Sorgen macht, wer es ist, welche Interessen, welche gesellschaftlichen Mechanismen, die staatlich eingerichtet sind und so weiter. Das verweigert ja der Gläubige geradezu, und weil er auf der einen Seite sagt, da will ich meinen Dienst tun, da ordne ich mich ein, aber das ist dann das Triumphatorische dann wieder. Überall diejenigen, die nicht über diesen Glauben verfügen, triumphiere ich am Schluss, weil ich dann schließlich die Erlösung und den gerechten Lohn meines jämmerlichen Lebens einfahren werde eines Tages. Das kritisieren wir. Wir sagen, das ist falsch. So kann man mit der Welt natürlich zwar zurechtkommen, aber eigentlich nur schlecht zurechtkommen. Weil man dann grundsätzlich nichts anderes tut, als sich als Untertan zu bewähren.